Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Make Brennerpass great again. Yes. Hier ist der internationale Star of the Performing Arts, Rüdiger Rudolf. Hier ist renowned Podcast Host Bernie Mayer Jr. Toll. Ja. Und hier ist der Brennerpass und wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn Rüdiger muss zur Probe. Ja, wir müssen uns. Seht ihr, ich bin schon heiser. Ja. Wir müssen uns sputen. Sputen. Es ist Spieltag 4. Mhm. Englische Woche. Englische Woche. Weißt du, wo nicht englische Woche ist? In England? Ja. die machen da so Pokalzeugs, glaube ich. Ja. Gut, wir fangen an mit Nordkorea hat nur 28 Websites gelesen. Insgesamt? Ja, einer davon Brennerpass. Eine. Okay, der musste sein. Ja. Thema Internet. Ich mache Rapid Fire. Ne? Ich mag das schon. Genau. Ist gut, gefällt mir. Streich hat gesagt, haben sie ihn gefragt, ob er so regelmäßig Fußball-News empfängt auf seinem Handy. Hat gesagt, erstens wüsste ich nicht, wie ich es installieren soll, die App. Perfekt. Er hat gesagt, da bräuchte ich wahrscheinlich eine App, aber da wüsste ich erstens nicht, wie ich es installieren soll und zweitens, dass es mich 0,0 interessiere. Siehst du? Aber, also wenn wir den dazu kriegen würden, Brennerpass zu hören und sagen würden, nee, ich installiere sonst nichts, aber Brennerpass ist voll mein Ding. Der braucht auch keine App, das kann übers Netz. Ja. Das wird er wohl noch schaffen. Ich glaube, Streich könnte für uns das sein, was Beckenbauer für O2 war. Genau. Oder war es E-Plus? Er hat für beide Werbung gemacht. Ist denn schon Weihnachten? Was könnte er bei uns sagen? Ist denn schon Montag? Ist schon soweit, könnte er bei uns sagen. Oder brennt der Pass schon? Brennst denn schon? Brennst denn schon? Ja, ist passiert. Ja, tut es denn schon brennen, würde er wahrscheinlich tut's sagen. Und sowas in die Richtung. Du, aber der Streich, ich glaube ihm das. Also ich glaube, du musst, um Bundesliga-Trainer zu sein, fokussierter Bundesliga-Trainer, kannst du eigentlich... Da kannst du nicht so leben wie wir. Da kannst du nicht daran informiert sein über alles. Nee. Da kannst du nicht so der Experte sein wie wir. Da musst du dich auf deine Mannschaft konzentrieren. Ja. Wir haben ja den Überblick, ne? Das ja eben. Lewandowski, man munkelt, neuer Vertrag über 15 Millionen bis 2021. Das heißt doch nur eigentlich, im eigentlichen Schluss nur, geht nächstes Jahr für 100 Millionen zu Real Madrid. Du, Ablöse. Es lag mir auf der Zunge. Das klingt nicht so viel, finde ich. Ich finde so eine Vertragsverlängerung mit so einem immensen Jahresgehalt klingt eigentlich gar nicht mehr so vielversprechend. Nee. Es klingt noch, der geht bald. Der geht, ja. Dem zahlen wir eh die 15 Millionen, zahlen wir dem nicht mehr. Nächstes Jahr geht er eh und dann kriegen wir 100 Millionen Ablöse. Das ist, zumindest bei den Spitzenvereinen ist sowas auch einfach eine Versicherung, ne? Ja. Dass wenn man den ziehen ließe, ja. Der FC Bayern wird zum Münchner Rück. Was? Münchner Rück, der größte Rückversicherer. Ah, Münchner Rück, natürlich. Ja. Das sind die mit den ganz, ganz interessanten Klimastudien. Ja, wenn die Münchner Rück sagt, das wird teuer werden, ich glaube, die sind absolut kein Bullshit, die Jungs. Also ich glaube, wenn die sagen, es kommen so viele Naturkatastrophen, das wird richtig teuer für uns, weil wir so viel Versicherern sozusagen zahlen müssen, dann meinen die das ernst. Also ich glaube, deren Studien, kein Bullshit. Ich habe super Übergang zu Studien und Zukunftsperspektiven. Bitte? Und auch zu diesem Studio hier. Das ist quasi ein Füllhorn an Übergängen. Ja. Und zwar, warum es hier so halt, wir sind in den Brenner Pass Offices. Yes. Im Confi. Genau. In der Stralauer Allee. Im Writing Room sind wir. Ja. Wir sind so urban Spree. Ja. Ich sag urban, weißt du? Fällt mir. Ich habe mich gestern mit meiner Lebensgefährtin drüber unterhalten, so über unsere Großeltern, Nazi-Zeit, was man damals so getrieben hat als Nazi. Ja. Und da haben uns auch, dass die Eltern des Freundes ihrer Oma, ja, zum Date von ihrer Oma damals, ne, in den 30ern. Okay, jetzt habe ich es, ja. Genau, die waren halt voll so auf Endsieg, ne? Die haben halt immer so gesagt, wir würden... Und wie lange noch so? Wir würden jedes unserer Kinder für den Endsieg geben. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, so, was der Endsieg tatsächlich jetzt so im Deutschen gebracht hätte. Ja, er hätte die AfD vermieden. Puh. Außer der großen Halle in Berlin. In Germania. In Germania. In Großgermania. Ne, Germania hieß es, oder? Germania. Ja. Die große Halle, die, und jetzt komme ich wieder zu deinen Münchner Rück- und Klimavorhersagen, ja, für diesen eigenen Wetterbericht geben müssen, weil die große Halle so groß gewesen wäre, dass ein eigenes Mikroklima oben in der Kuppel entwickelt hätte. Ja, du weißt, wie der Adolf die Halle genannt hat. Nee? Tropical Island. Nein. Stark. Von dir? Stark. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Na, von wegen eigenes Klima in der Halle. Das ist fantastisch, Riege. Ja, der Karl Lüfter. Das muss auf die Bühne, der Witz. Ja, mal gucken. Mensch. Bringe ich heute Abend. Gut. Dann gibt es noch, bevor wir in den Downbreak gehen, ja, ganz interessantes Thema. Pep lässt ja Yaya Touré, mit dem er sich bei Barcelona schon gestritten hat. Und warum sich jeder fragt, warum der überhaupt bei Manchester geblieben ist. Der lässt ihn nicht mehr mitmachen, ne? Hat ihn nicht für die Champions League nominiert. Ja. Schon hart ist, ne? Ich meine, bei Bayern in der Champions League sind 8 Jugendspieler nominiert. Und dann hat der Berater sich natürlich darüber aufgeregt. Was ich ausnahmsweise, ich bin nicht pro Berater, aber das kann ich verstehen. Ja. Darauf hat Pep in der Pressekonferenz gesagt, wenn der Berater sich entschuldigt, dann ist Yaya Touré wieder Teil des Teams, ansonsten kann er es vergessen. Hm. Und der Berater hat gesagt, wenn Pep Krieg will, kann er ihn haben. Alles klar. Ich würde sagen, da werfen wir auch nächste Woche mal ein Auge drauf, wie das weitergeht. Ob die Eier in der Hose sind, ja. Gut. Jetzt, ich würde sagen, wir machen einen Broken Down Downbreak. Das heißt, du breakst down und ich sage was zum Spiel. Alles klar. Dann fange ich doch mal an mit deinen Lieblingen. Ja. Okay, der Verkehr in der Münchner Allianz Arena lief am Mittwochabend aufgrund einer Fahrbahnsperrung in Richtung A9 nach Berlin nur einspurig. 3:0. Ja, Verschiedenes gibt es zu sagen von meiner Seite aus. Der Rasen sah wirklich fürchterlich aus. Ach. Vorm Spiel, beim Spiel ein bisschen besser, aber es war... Also das war ja Ribéry. Der Rasen war so schlecht, dass er nach dem Spiel schöner war als vorher. Ja, sehr gut. Das ist schön gesagt. Müller-Spiel. Schrecklich. Schreckliches Zeug zusammen vor dem Tor. Alles, was so nicht im 16er ist, ist okay und interessant. Aber so vor dem Tor. Ich habe ja, wie gesagt, nichts gesehen. Ja. Ich habe meine Fußballinformationen heute Morgen in der Lettre nachgelesen. Er muss aus 5 Metern verfehlt haben. Ja. Ribéry fast, ich möchte sagen, Jahrhunderttor. Das wiederum habe ich gesehen. Ein Slalom. Ja. Robben hat wieder getroffen, Robben ist wieder da. Robbery, Strike Force ist zurück. Ja, never change a winning. Genau. Ich sag's seit Jahren, 97,8% Spiele, glaube ich, gewonnen, wenn Robben und Ribéry gleichzeitig am Platz stehen. Und es hat sich immer noch nicht geändert. Unfassbar. Der FC Bayern hängt immer noch so ein bisschen an der Nadel von den beiden. Ich habe einen langen Bundesliga-Kommentar gelesen in der Zeit, ja, also ne, Zeitung, du merkst es. Sagt auch, also es ist immer noch Robben und Ribéry. Ja. Coman bringt es immer noch nicht so ganz, Costa ist verletzt gerade. Was mir im Spiel sonst noch aufgefallen ist, Preetz, ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, seit wann ist Preetz eigentlich so sympathisch? Ich habe Preetz immer gehasst. Vielleicht seitdem er als weg ist. Achso. Der kam mir schnöselig vor, hat lauter falsche Trainerentscheidungen getroffen, Trainer gefeuert, immer die falschen. Aber vielleicht findet Preetz und immer so arrogant gerechtfertigt auch. Aber vielleicht findet er gerade zu sich selbst, indem er sagt, ich bin ein Startup. Ja, hat er das gesagt? Ja, ja, klar, das ist doch die große Initiative jetzt. Hertha hat sich mit, wie heißen sie, Jung van Matt zusammengesetzt und haben also jetzt das sozusagen die Kampagne für dieses Jahr entwickelt. Also Hertha sagt, wir sind Startup seit 1892. Hoffentlich liegt nicht daneben. Deshalb ja, nicht besonders. Ja, ja, deshalb habe ich auch im letzten Downbreak gesagt, we win, nee, we try, we fail, we win, ist doch das neue Motto. Wirklich? Ja. Ja, ja, siehst du, und da bleibt dir jetzt schon die Spucke weg. Ich sehe hier in ein Gesicht von Bernie Meyer, das gerade in sich zusammenfällt. So viel zu sympathisch. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Na gut. Es gab eine Sequenz im Spiel, du hast ja nicht gesehen, die war unglaublich. Robben kommt auf den Platz. Es ging alles damit los, dass Robben eingewechselt wurde. Robben wird gefoult, hätte einen Elfer kriegen müssen, aber steht ja immer ein bisschen unter Schwalbenverdacht, kriegt keinen. Der Tagesspiegel war sehr eindeutig. Der Tagesspiegel hat geschrieben, war eine Schwalbe. Egal, mach weiter. Achso, ja, vielleicht habe ich es nicht genau genug gesehen. Gut. Mir kam es in der Wiederholung wie ein Elfmeter vor. Ich habe auch nur eine Wiederholung gesehen. Egal. Eine vorbeifliegende Schwalbendame hat angefangen, sich für ihn zu interessieren. Wirklich, ein paar Sekunden später hat Lewandowski ein ultra knappes Abseitstor geschossen und während das noch wiederholt wurde, hat Thiago, einen Berliner Abwehrspieler, den Ball abgenommen und ein tatsächliches Tor geschossen. Und nur, man hatte, glaube ich, nur 2-3 Minuten Zeit, das zu verdauen und dann hat Robben ein Tor geschossen. Siehst du? Ja. Mein Fazit des Spiels ist, Robben ist Gott. Bayern hat hervorragend gespielt, aber Bayern spielt auch noch ein bisschen fader als unter Pep. Was aber irgendwie zu dem gemütlichen Naturell von Ancelotti passt und irgendwie mich auch nicht aufregt, so nervlich. Also für mich ist okay, als Fan. Okay. Ich bin also ein bisschen mehr Fan jetzt wieder als letztes Jahr. Gut. Ja. Obwohl ich weniger entertained bin. Ja. Sie sind auch manchmal, sie haben plötzlich Situationen manchmal so, wo sie im Mittelfeld auch nicht so stark sind wie im letzten Jahr, wo man denkt, das wäre den letzten Jahren nicht so passiert, dass sie manchmal so ein bisschen kurzen Moment so ein bisschen hilflos wirken, aber dann irgendwie. Aber sie haben so eine Don't Worry Ausstrahlung. Dass du Don't Worry sagst, das singe ich gleich auf der Bühne, ja. Ja, singst du gleich? Natürlich, Don't Worry, Be Happy. Ja, na gut. So, weiter. Mainz versaut Alexander Nuri die Touri und gewinnt 2:1 bei den gebeutelten Bremern. Mensch, Alexander Nuri ist ja auch eine interessante Persönlichkeit. Kommt drüber wie so ein Motivationscoach, ne? So, ja. so ein Clubmate-Typ. So ein bisschen. Heißt auch so? Ja, bestimmt. Nuri, ich finde, der klingt wie ein Ernährungsberater. Hat Einzelgespräche mit allen geführt? Ja. Was das, also wie das genau ausschaut, weiß ich dann auch nicht. Naja, sagt er, vielleicht, der verteilt so Termine im Viertelstundentakt. Wie heißt du? Keine Ahnung. Ich auch, er hat sich die Namen dann gemerkt. Nee, keine Ahnung. Also ein Namensschild aufgestellt. Ja. Dann darf jeder sagen, was ist sein Lieblingsessen? Ich weiß es nicht. Serge Gnabry, wie spricht man dich aus? Genau. Du musst schon mit den anderen zusammenspielen. Und dann ist aber da doch ziemlich... Dann war irgendwie doch ziemlich rookie-mäßig, kann man schon rüber. Ziemlich grün kann man rüber. Wie er dann so dem Mainzer auch den Ball geklaut hat, das hast du ja nicht gesehen. Da ging der Ball ins Aus und er hat ihn dann so hinter dem Rücken festgehalten. So, Edge kriegst du ihn nicht gleich. Gab es natürlich erstmal eine derbe Verwarnung vom Schiri. Puh. Und später hat er dann noch so ein bisschen so nachgemault. Aber wegen der wirklich sehr danebenen Aktion hat ihn der Schiedsrichter schon auf dem Keks. Und dann wird auch direkt auf die Tribüne geschickt. Mm. Kann natürlich auch noch Sperre kriegen, ne? Kann auf der Tribüne bleiben müssen. Mm. Ist sehr doof. Also gerade für sein erstes Spiel. Überzeugt mich gar nicht. Und Frank Baumann hat auch direkt im Anschluss gesagt, ja natürlich prüfen wir weiterhin alle Optionen, dass wir den richtigen Trainer finden. Vielleicht wird Herr Weinziel ja bald frei, weil... Soll ich weitermachen? Nein, noch nicht. Nee. Ich habe noch nicht was zu sagen. Bei Wiedwald ist ja jetzt gerade nicht im Tor, sondern Drobny ist bei Bremen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war letzte Aktion von Skripnik. Ja. Drobny mag ich eigentlich ganz gern und der hat auch stark angefangen, aber dann war auch wieder gar nicht so stark. Dein Faith Mali hat den Ausgleich geschossen und De Blasis hat dann noch gewonnen. Und somit ist quasi der ganze, eigentlich die gute erste Halbzeit und das ganze Bemühen und die Einzelgespräche, alles völlig für die Katz. Verpufft. Das ist wirklich bitter, weil wenn man so 4-0 weg mad wird, dann war es eh scheiße. Aber zumal das 1-0 so ein Gewaltschuss war, das war so wirklich der Inbegriff eines Befreiungsschlages. Ja. Weißt du, wer wieder gut war? Wer war wieder gut? Gnabry. Ja. Ja. Gut, bitte weiter. Gut. Ja, Schalke geht es nicht besser, das bezieht sich auf die Bremer. 1:3 gegen Köln. Schalke-Köln, was habe ich da angemerkt? Trainer des Moments, des Jahres, wollte ich fast sagen, Stöger nach wie vor. Mhm. Du weißt, das ist jetzt mein Resümee seit 4 Spieltagen. Ich weiß. Immer Stöger. Mhm. Und es spiegelt sich auch in den Resultaten wieder. Ja, Huntelaar hat wieder getroffen, hat auch nichts gebracht. Köln ist Zweiter. Und das ist noch viel valider und viel mehr zu feiern als ihr erster Platz vom letzten Woche, vom Freitag über Nacht. Das ist wirklich ein Grund zu feiern. Jetzt nach 4 Spieltagen Zweiter zu sein, vor Dortmund. Hat eine Aussagekraft. Ja. Mhm. Das hat wirklich eine Aussagekraft. Erstmals. Warum macht der Modest eigentlich immer diese Brille da mit seinen Fingern, wenn er ein Tor geschossen hat? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er ein K einrasiert hat als Tribut an den Platzwart, mit dem er sich so gut versteht. Ah. Genau wie Dembélé von Dortmund alle seine Tore seinem Dolmetscher widmet. Sieh an. Mhm. Nee, das weiß ich auch nicht, warum der die Brille macht. Das finden wir noch raus. Ja. Schau genau. Mhm. Weiter? Rasenball Leipzig und die Fohlen spielen auf Sieg und gewinnen ein Unentschieden. 1:1. Wo habe ich denn das? Leipzig-Gladbach. Gladbach, immer noch Problem Defensive. Mhm. Ich sage nach wie vor, das wäre der Favre nicht passiert, das 1-0. Mhm. Ansonsten, Gladbach eine super Mannschaft, hätte auch gewinnen können, haben halt irgendwie mit den Chancen ein bisschen fahrlässig umgegangen. Aber Leipzig hat schon echt ganz schöne Eier, muss ich sagen. Tja. Da Werner mal wieder. Timo, ja. Geschossen. Also, ich habe Leipzig ein bisschen unterschätzt. Ja. Also, da hat ja dann der Dings gesagt, der Christoph Kramer, nach dem Spiel, mit dem 1:1 muss man insofern zufrieden sein, weil hier werden nicht so viele Mannschaften Punkte mitnehmen. Siehst du? Aus dem Stadion. Wenn der das sagt? Mhm. Ja, glaube ich auch. Und der war mittendrin. Weiter? Dortmund macht mal ein Tor weniger. 5:1 gegen Wolfsburg. Die haben es wirklich eilig, ne, das mit Bayern gleichzuziehen. So, ich glaube, so ein Tor, so Bayern macht ja den punktemäßig und tormäßig kombiniert, den erfolgreichsten Saisonstart aller Zeiten von allen Mannschaften. Das gibt's doch nicht. Ja. Aber Dortmund ist toremäßig nur eins hinten. Ist doch unglaublich. Ja, die Bayern werden immer besser und die Dortmunder... Auch, ja. Die haben halt nur das eine Spiel gegen Leipzig verloren, dem ich damals nicht eigentlich beigemessen habe, dass Dortmund noch nicht so ganz auf der Höhe ihres Schaffens ist. Tatsächlich war es aber so, dass Leipzig wirklich viel besser war, als ich dachte. Mhm. Fehleinschätzung von mir. Okay, was habe ich noch? Da habe ich einiges geschrieben. Guerreiro, geil. Das ist wirklich ein super Spieler. Ich habe so Bock auf Guerreiro. Der hat ja auch so ein Tor gemacht. Ist das nicht ein Album von Beck? Sie nicht. Heißt, ich bin ziemlich sicher, ja, ich glaube, das ist auch Guerreiro. Aber schreibt man anders. Da ist noch ein I drin, bei dem Guerreiro. Hat auch eine Weiterleitung mit der Hacke gemacht, die dann zum Tor geführt hat. Siehst du, die Hacke. Gomez hat umständlich gespielt, hatte wieder viel Pech. Unglückliche Figur. Bürki. Bürki haben wir auch am Schirm als absoluten super Torwart, ne? Absolut. Roman Bürki. Wahnsinnstipp eigentlich. Ja. Der VfL hat sich ja vor dem Spiel für ein deutschlandweites Bürki-Verbot ausgesprochen. ein Bürkini. Beim BVB schießt auch demnächst der Platzwart Tore. Ja. Ich glaube, die haben schon so 10 verschiedene Torschützen oder so. Die ballern echt ganz schön los. Ja. Und Aubameyang hat insgesamt schon 7 Tore in seinem Bundesliga-Dasein gegen Wolfsburg geschossen. Nicht schlecht. Ja. Er hat insgesamt jetzt 4, ne? Aber Lewandowski hat schon 5. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, Modest hat auch schon 4. Ja, Wahnsinn. Also insgesamt muss ich sagen, der BVB ist wirklich eine Schau. Ist wirklich eine Schau. Gefällt mir so gut. Aber was sagt es über die Liga aus, wenn quasi zwei Vereine alles zerlegen? Naja. Spanische Verhältnisse. Wobei stimmt ja gar nicht, weil da ist ja Sevilla Zweiter, glaube ich. Spanische Verhältnisse, weil die Engländer schuld sind. Würde Rummenigge sagen, vielleicht. Ja, ich habe noch ganz spanische Verhältnisse sind das negative Resultat, weil so will ja keiner. Zwei Mannschaften an der Spitze ist ja langweilig, aber schuld sind trotzdem die Engländer. Genau. Gott, ey, so fangen Weltkriege an. Das hat übrigens die Oma von Ludwigs Uroma auch immer gesagt, mit den Kindern keine gute Idee, weil die zerrt man nur in den nächsten Weltkrieg rein. Puh. Ja. Aha. Aber war das die mit dem Endsieg? Ne, die hatte den Freund mit den Eltern mit dem Endsieg. Ach so, gut. Ja. Wobei die selber auch mal gesagt hat, sie findet es ein bisschen scheinheilig, dass im Nachhinein alle so getan haben, als wären sie Hitler gar nicht so cool. Sie fanden Hitler, sie war als Mädchen echt verliebt in Hitler. Ja. Ja. Das ist besser, als wenn man es... Finde ich auch. Ich glaube, dass man auch dann eher damit abschließen kann. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nie. Und auch immer noch verliebt ist. So, weiter. A Crush on Adolf. Ah, nee, ich bin noch gar nicht fertig. Pass mal. Sehr rührend. Kubas Abschied. Wurde ja nie verabschiedet aus Dortmund. Ja. Spielt ja jetzt für Wolfsburg. Nach dem Spiel wurde er verabschiedet in der Dortmunder Fankurve. Hat sich verabschiedet. Haben alle zugejubelt. Er war sehr gerührt. Ich war sehr gerührt. Ich mag Kuba. Blaschikowski, guter Spieler. Verabschiedet von den Dortmunder Fans in Wolfsburg. Noch im Wolfsburg-Trikot. Ohne Grudge. Was wäre auch sehr gerührt? Wer auch sehr gerührt war? Nee. Mats Hummels. Warum? Der hat es total anders erlebt. Ach so. Das stimmt. Aber der ist ja auch, naja. Wobei, zu Wolfsburg gehen ist ja eigentlich besser. Ich kann sagen, was soll denn daran besser sein? Ja, absolut, stimmt. Didavi. Wolfsburgs Kronjuwel, Didavi, muss operiert werden. Wo denn so? Weiß ich nicht, vergessen. Kreuzband? Keine Ahnung. Okay, weiter. Schwarze Serie beim HSV. Klingt sexy und mysteriös, ist aber eher unerfreulich bis egal. Wie ging dir das Spiel aus? So egal, ja. Ja. Nein, Freiburg hat 1-0 gewonnen. Ah ja, stimmt. Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Petersen, Edeljoker Petersen. Es war toll, mit dem haben sie so ein Interview gehabt, wie es so ist, so Joker zu sein. Und dann hat er auch gemeint, so, naja, natürlich würde er gerne von Anfang an spielen, aber er vertraut irgendwie dem Trainer, dass das irgendwie der richtige Moment ist und stellt sich ja so raus. Und der Streich hat ihn so überschwänglich gelobt, hat gesagt, das ist ein guter Mensch. Mit dem kann man arbeiten, dem kann man es vermitteln. So ein Profi hat er gemeint. Toll. Das war auch rührend, zweiter rührender Moment. Ein dritter mit Robbens Comeback eigentlich. Ja. Und dann habe ich gehört, Labbadia war Hamburger des Jahres letztes Jahr. So insgesamt? Nee. So städteweit? Ja, nee. Ja. Ja, doch, gibt es eine Umfrage. Ich würde mal prognostizieren, das wird er nicht nochmal. Das gibt es da auch so eine Liste, die nervigsten Hamburger, die 100 nervigsten Hamburger? Ja, wobei, bis die verfasst wird, wohnt er nicht mehr in Hamburg. Ja. Richtig. Okay, let's go on. Frankfurt gewinnt in Ingolstadt aus der Ecke. 0-2. Jetzt, wo schon meine Schalker sich so dusselig anstellen, wenigstens Frankfurt ist ja richtig super. Frankfurt ist schon wieder ganz schön. Das habe ich aber schon immer gedacht. Der Kovac hat das schon immer ausgestrahlt. Wird da noch ein Deutscher außer Alex Meyer? Ich meine, das ist nicht demagogisch, ich meine, das ist eigentlich so. Ich weiß nicht, polemisch, ich finde es eigentlich sehr, unterhält mich sehr, was das für ein quirliges Ensemblechen ist. Aber, ja. Mensch, der ich muss mal ganz doof fragen. Der Fabian, der ist wirklich super. Ja. Ja. Fabian. Da habe ich damals gelesen, dass der auf der... Fabian. Dass der auf der südamerikanischen Version von... Also TH in Fabian reinkriegen ist auch nicht leicht, aber es ist dir gelungen. Ja. Fabian. Ich habe gelesen, dass er auf der FIFA, also Computerspiel-Fußball-Simulation für Südamerika, was ist denn das bekannteste? FIFA 15, FIFA 16? 17, kommt ist er, also 17. Damals 16, ja. Letztes Jahr war er vorne drauf am Titelbild mit Messi. Ja? Ja. Also er ist da schon auch ein Star. Ja, ja, das war auch eine große Delegation, die da damals angereist ist, als er kam. Mhm. Aber ich hab Bock auf den, ich hab Bock auf Frankfurt. Ja. Fantastisch. Dortmund, genau. Frankfurt, Köln, ich habe wirklich Spaß. Schön. Ja. Ja. 5 Minuten geht noch, oder? 5 Minuten geht noch. Gut. So, jetzt. Never give up, sagen die Lilien und veredeln die 90 Minuten mit einer Punkteteilung 1-1 gegen Hoffenheim. Ja, die haben sich aber auch gut reingehauen. Ja. Fand ich schön. Also ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber das hat mich sehr, sehr amüsiert. Ja. Sandro Wagner, back to the front, würde ich sagen, weil er ja wieder in Darmstadt auftreten musste. Naja. Wurde aber auch nicht ausgebuht. In Darmstadt macht man das auch nicht. Nö. Ausgleich in der Nachspielzeit war dann auch wirklich verdient. Und Meyer hat noch was Lustiges gesagt. Mit 48, ob er noch feiert, hat er gesagt, mit 58 geht man ja um 10:15 ins Bett. Ja. Toll. Wenn sich es aber so weiterentwickelt, bei mir, dann gehe ich mit 58 um 10:15 ins Bett. Und der Moderator hat den Scherz köstlich genannt. Ich merke das nur deshalb an, weil das finde ich eine sehr antiquierte Darstellung von Scherz. Ein Witz war köstlich. Köstlich. Wann hat man das zuletzt gehört? In einem Witz. Ich erzähle, kennst du so Graf von Zitzewitz-Witze? Ja. Und wenn da von, einer, dir, von dir. Von mir, ne? Und wenn da einer Witz erzählt, dann sagt er immer köstlich, köstlich. Ja, sag mal einen. Die sind alle nur mit mimischen und gestischen Untermalungen verständlich. Und 10 Minuten lang. Genau. Hast du nicht ein Spiel vergessen? Du hast ein Spiel vergessen. Ich habe ein Spiel vergessen, das wäre ganz ärgerlich. Ja. Welches denn? Soll ich dir sagen? Ja, bitte. Leverkusen gegen FC Augsburg. Siehst du, habe ich vergessen. Ja. Habe ich vergessen. Was? Dann break du das auch mal down. Ich habe aber... Aber Leverkusen, das war unentschieden, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe das Ergebnis jetzt gar nicht mehr... Das ist immer das, weil ich schreibe mir die Anmerkungen auf, aber dann das Ergebnis nicht. Weil ich immer denke, das Ergebnis merke ich mir sowieso, wenn ich es gesehen habe. Aber in dem Fall stimmt es gar nicht. 0-0 war es, ja. Siehst du, sogar 0-0. Ja. Da habe ich aufgeschrieben, Dragovic debütiert, habe ich falsch geschrieben, mit Doppel-T. Aber vielleicht soll es ein Witz auf Butt sein. Robin Butt. Ja. Robin Butt. Nee, Butt. Bitt, Bad, Bitten, Rede. Na egal. Genau, so Karnevalisten, die Leverkusen. Debütiert in der Innenverteidigung, da habe ich mir aber einen Stern gemacht, für vielleicht gar nicht so wichtig. Mhm. Und so war es auch. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es ein Starspieler bei Kiew und ein Star der österreichischen Nationalmannschaft. Ach was. Ja, Dragovic. Leverkusen hat eine negative Elfmeterbilanz. Ich glaube, 7 verschossen, 6 reingetroffen. Und auch diesmal wieder einen verschossen. Spektakulär verschossen. Und das Unentschieden von FCA. Der FCA wurde ein bisschen angerollt eigentlich. Ich würde sagen überrollt. Deshalb sage ich nur angerollt von Leverkusen. Ja. Und konnte sich so gar nicht so richtig erwehren eigentlich. Kam also nicht richtig ins Spiel, sagt man als Fußballkommentator. Aber Marvin Hitz saves the day. Aber auch da muss man sagen, das hätte Leverkusen gewinnen müssen, weil die Spiele müssen sie gewinnen, um da oben, um an Köln dran zu bleiben. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Das war es, Englische Woche. Rüdiger Rudolf, 25 Minuten. Wir sind draußen. Viel Spaß bei deinen Proben. Premiere ist am Freitag. Quasi morgen. Genau, in der Distel. Welche Uhrzeit? 19:30. Kabarett die Distel beim Tränenpalast. Admiralspalast gegenüber, ja, vom Kleinpalast, genau. Genau. Wir spielen auch noch Samstag und Sonntag spielen wir auch. Berlin-Friedrichstraße. Wann kann ich kommen? Willst du vielleicht Sonntag um 18 Uhr? Da kommt deine Frau auch, ne? Ja. Ja. Kannst du mich wieder neben eine brasilianische D-Chain setzen? Okay, guck, die gleichzeitig Kinderbücher illustriert? Ja, mache ich. Okay, super. Dann sehen wir uns Sonntag. Alles klar, bis Sonntag. Tschüss. Das war Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast.